Gestern noch Inquisition, heute können noch Ungläubige in der Kirche Kaffee kochen. Morgen der liebe Gott per Computer. Darf man in der Kirche lachen? Unser Pfarrer ist ein Witzbold. Unser Pfarrer ist ja so fortschrittlich, seine Frau auch. War Christus ein Mensch, ein Gott, ein Mensch gewordener Gott, ein Gott gewordener Mensch, ein Menschensohn, ein Mensch gewordener Gottessohn, ein Sohn gewordener Menschengott, ein Gott gewordener Menschensohn, etc., etc. Ein Reich, ein Gott, ein Pfarrer. Der Küster tritt die Treppe krumm. Die Kirchenmaus hat den Jatz integriert. In Saint-Bottrop, in Saint-Kreuznach, in Saint-Künzelsau, in Saint-Lüdenscheid, in Saint-Ravensburg singt man schon kräftig den Blues mit. Zwischen den Bänken wachsen schon kleine Baumwollfelder. Halleluja, wann kommt die Popkirche? Entweder finsteres Mittelalter oder Fortschritt mit Gewalt. Der Posaunentag, das Posaunenwerk, der Posaunenchor, die Posaunenarbeit, der Posaunenwart, der Landesposaunenwart, die Landesposaunenarbeit, die Posaunenbewegung. 60.000 deutsche Bläser. Würde Christus heute die Posaune handhaben oder das Vibraphon? Würde Christus heute eine Sprechtüte benutzen oder ein Mikrofon? War Christus ein Evolutionär oder ein Revolutionär? Würde er heute auf die Straße gehen und ein Gewehr in die Hand nehmen? Aber ja doch, immerhin, aber doch nicht so. Ganz bestimmt sogar. Von Zeit zu Zeit. Nein, niemals. Allenfalls. Jedenfalls anders. Bitte abtrennen und einsenden. Lasst uns in die Kirche gehen und miteinander reden. Jeder darf mal auf die Kanzel. Wir reden doch sonst überall. In Kneipen, in Cafés, in Kabaretts, in Supermärkten, Theaterfoyers, Straßenbahnen, Schalterhallen, Krankenhäusern, Autokinos, Parlamenten und Gott weiß welchen Clubs. Aber ich würde sagen, in der Kirche weniger von der Kirche reden. Weniger vom Glauben, weniger von den Bekenntnissen, weniger Schulterklopfen und es wird schon werden. Weniger mit dem Buch hantieren, weniger vom Teufel, mehr von den armen und den reichen Teufeln. Man muss ja nicht immer gleich merken, dass jemand beim lieben Gott ein- und ausgeht. Das Leben bitte nicht als Übergang. Es gibt zu viel arme Hunde, die sich dann damit abfinden sollen. Es gibt zu viel Hungernde und Kranke, die sich dann damit abfinden sollen. Die Christen sollen sich nicht abfinden. Mögliche Steigerung, wir sind Deutsche, wir sind Europäer, wir sind Menschen, wir sind Christen. Keiner werfe den ersten Zeigefinger. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, können wir nicht Kinder des Staates sein. Aber aus Kindern des Staates können sehr wohl bald Kinder Gottes werden. Denn der Staat lässt sie nicht zu sich kommen. Und die Oberhirten und Oberhaushofmeister lassen sie mit gütigen Worten in ihrem Elend, das da heißt Gnade. Selig sind die, die sich nichts kaufen können, die sich nichts leisten können, die im Staub liegen und in Hütten verkommen, aber sie haben ja die Gnade. Und die Gnade sitzt hinter der Orgel und kichert. Die Christen entdecken den Sozialismus. Vorschlag zur Güte, die Pasteure springen von der Kanzel und sprechen vom Wetter. Die Gemeinde sägt die harten Bänke an, der Küster trägt Bier und belegte Brötchen durch die Gänge. Es darf geraucht werden, es darf gelacht werden. Die Kinder malen die Wände voll, der Chor trägt ein Aquarium herum und siehe da, Christus lächelt. Keinerlei Gebete, keinerlei Choral, denn erst kommt die Liebe und dann die Moral.